Fahrradler jeden Tag fährt er dieses Programm auf Drogen. Pause, Pause, wir Fernsehen, Potsdam. Der Potsdam. Völlig verändert, völlig aus der Welt getreten, völlig ausgeschaltet, völlig weg, völlig weg. Nachdem ich erst mal Tickets konsumiere, der Potsdam, erst mal schön LSD in den Kopf, der Potsdam, yeah! Völlig verändert, völlig aus der Welt getreten, völlig ausgeschaltet, völlig weg. Außer groß wie Fernsehen, Potsdam. Der Potsdam. Völlig verändert, völlig aus der Welt getreten. Völlig ausgeschaltet, völlig weg. Ich geh einfach da hoch bei der Toki und zurück mal einfach mit Gramm Heroin in den Schädel. Yeah!